Joker on a twirl. Das hört, oh Mann, da wackeln deine Ohren. Check das Rap in deinem Head, gibt es so Explosion. Mein eigener Fankreis verbreitet sich wie eine Flutwelle. Dein eigener Fankreis ist kleiner als du, Ende. Wie ich sagte, dieser Junge ist ein Unikat. Das hört man raus bei dem Outro, denn er trinkt Punika. Nicht nur bei Sex tauscht der Mensch gerne die Flüssigkeiten. Nein, auch bei Geld wird er geil, denn er muss flüssig bleiben. Und ich frag dich, hast du schon mal sowas gesehen? Als der Rapper, der sich mit 16 nicht im Preis dreht. Ich steh für Werte und vertrete mein Land. Mir sagen viele, dieser Deutsche kann nicht rappen, falsch. Ich machte mit TMB den Track nicht arrogant. Doch dass wir die besseren Rapper hier sind, ist halt ein Fakt. Das ist nur um euch die Augen zu öffnen. APK for life, ich hab die Ziele vor Augen, will zu den Sternen greifen. Das ist das A zu dem B zu dem K, meine Crew und das X-T-A-S-Y. Das ist ne geballte Ladung an Rap, die mich nicht kennen und dann hören ernten und schweren Respekt. Das ist das A zu dem P zu dem K, meine Crew und das X-T-A-S-Y. Das ist ne geballte Ladung an Rap, die mich nicht kennen und dann hören ernten und schweren Respekt. Es ist schon komisch, wenn ich anbiete, nen Track vor mir zu zeigen, wird verneint, denn sie denken, ich wäre scheiße. Und der Effekt, wenn man das erste Mal die Lieder hört und dann nie wieder, wenn das nächste kommt, die Lieder wieder hört. Denn das ist wie ne Droge, ich mache süchtig, wäre ich ein alkoholisches Getränk, wärst du nie wieder nüchtern. Wär ich ein Auto, fährst du 1000 Kilometer, doch wenn ich einmal pünktlich da bin, seid ihr zu spät. Ich bin vernünftig und ich bin sehr ausgeglichen. Hörst du diesen Track, willst du verwirrt, ein bisschen ausgeblichen. Für dich als auf mit Dichten, du bist so monoton. Ein Vergleich und man sieht, ich bin Stereo, du Polyphon. Wer 1:1 wie ein Homo-Flow, Ton und Ton vergeigten, der es nicht mal packt, den Doppelreim zu schreiben. Hat nicht verdient, doch nur mit dem Namen erwähnt, wie mein Track auf einem Album, auf einer CD. Das ist das A zu dem P zu dem K, meine Crew und das X-T-A-S-Y. Das ist ne geballte Ladung an Rap, die mich nicht kennen und dann hören ernten mit schweren Respekt. Das ist das A zu dem P zu dem K, meine Crew und das X-T-A-S-Y. Das ist ne geballte Ladung an Rap, die mich nicht kennen und dann hören ernten mit schweren Respekt. Du bist so stolz auf dein Erfolg, ist nur ein Minimum. Und wer vergleicht die Statistik, sieht deine Minderung. Ich stehle eure Fans, bis euch bald keiner mehr kennt. Und ihr die Sache lieber sein lasst, so wie Echo Fresh. Ich lösche alles, zumindest in meinem Alter. Das ist Rap aus Leidenschaft mit dir, dass es geknallt hat. Ich gehe straight up nach oben, klette die Leiter hoch. Und wer etwas dagegen hat, bekommt von mir einen kleinen Stoß. So wollen viele ähnlich sein, ähnlich rhymen können. Doch vergessen, denn sie können es eh nicht peilen. Sowas von unkreativ, Backdown nach unten und lief. Viele von euch haben es einfach nicht verdient. Würden wir einen finden, würden wir ihn unterstützen. Doch meistens sind sie schlecht oder rappen, was keinen nützt. Ein Knopf in deinem Ohr, der Rap geht durch den Gang. Sobald du mich auf deinem MP3-Player hast du erkannt. Das ist das A zu dem P zu dem K. Das ist meine Crew.